was fragst du mich? Was du gibst, das sagst du nicht. Und doch weiß ich ganz genau, dass ich dir niemals vertrau. Einsam in der Ewigkeit, einsam für die Zweisamkeit. Ich habe ein Hilfsmittel, das mir helfen soll. Eine Puppe unscheinbar, eine Nadel sonderbar, ein Gefühl, das ich versuche zu erzwingen mit diesem Utensil. Halt still, wo du, ich will Liebe, wo du, ich will dich, wo du, ich hör nicht auf, bevor ich habe, was ich will, wo du, bitte. Wir sind nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern für den Tod. Doch ich habe die Macht und bring mein Leben wieder ins Lot. Und weil du etwas anderes meinst, halte ich dir vor, bis zum Abend rot. Lieb mich, bitte, bitte. Oh, starke Puppe, helf mir doch. Ich will Liebe, Voodoo, ich will Liebe, Voodoo. Hilf mir, Voodoo, große Puppe, Voodoo, Voodoo. Eigentlich glaub ich nicht an deine Kraft, doch einmal möchte ich versuchen, ob du es nicht doch schaffst, zwischen meinen Lungen ein schwarzes Loch. Saugt all die Liebe auf und will mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Ich wünsche mir den schönsten Mann der Welt zu mir. Bitte! Nach langer Zeit des Wartens sitzen wir zwei auf den Stühlen meines Gartens. Und lächeln. Deine Augen, wie die Sterne, so schön. Eigentlich möchte ich gar nirgendwo an das Meer hinsehen. Gemeinsam in einem Bett und doch geteilte Meinung. Doch unsere Herzen gehen denselben Weg. Ich hab's fast nicht mehr geglaubt, dass es echte Liebe noch geben kann. Doch dann hat mir der Augenblick mir meine Fantasie geraubt. Und so herzlich und glücklich bin ich aus dem Traum erwacht. Was habe ich nur falsch gemacht?